Gedanken von einem, der nicht viel davon hat, von Michael von Poser. Über Geld zu reden ist unfein. Der Satz gilt nur für die Privatsphäre. Öffentlich wird pausenlos und zwar mit aller Deutlichkeit über Geld geredet. Haushaltsverhandlungen und Tarifauseinandersetzungen gehen ohne Geheimnistuerei vor sich und niemand nimmt daran Anstoß. Als Privatperson verrate ich nicht so gern, wie viel ich eigentlich zum Leben habe. Würde ich von mir aus meine Karten offenlegen, dann klänge es wie Exhibitionismus. Die Scham kommt daher, dass man als Mensch nicht nach seiner finanziellen Situation bewertet werden will. Was ich habe, ist eine Sache, was ich bin, eine andere, wie wir von Schopenhauer wissen. Bitte keine Verwechslungen. Ich bin ganz für Diskretheit in der Sache. Spekulationen, wie es mit meinen Finanzen aussieht, darf es ruhig geben. Ich habe auch so Einschätzungen zur Wirtschaftslage meiner Freunde und Bekannten. Man kann sich da allerdings leicht irren, denn die einen wollen unbedingt den Eindruck erwecken, sie hätten mehr, als sie haben, und die anderen, sie hätten weniger, als sie haben. Das Letztere ist, glaube ich, beliebter schon zur Abwehr des Neides und um allen Forderungen aus dem Weg zu gehen. Den Unbemittelten zu spielen, schützt vor Zumutungen und wirkt von fern künstlerisch, lebenskünstlerisch. Ich mache es auch manchmal. Wenn man seine Geldsorgen übertreibt, kann es allerdings passieren, dass man selbst daran glaubt und die Geldsorgen tatsächlich zunehmen. Jedenfalls passiert mir so etwas. Wenn ich darüber rede, komme ich mir selbst plötzlich ziemlich arm vor. Ich könnte mir das ersparen. Wer wirklich in Nöten ist, der kokettiert nicht damit, der sucht nach Auswegen. Ich muss als Schriftsteller und Komponist existieren. Das ist nicht leicht, wie man sich denken kann. Ich wollte nicht für Zeitungen schreiben, mich überhaupt an kein Medium, keine Institution binden, mir die Bewegungsfreiheit des Freischaffenden erhalten. Eine hauptamtliche Anstellung in irgendeinem Betrieb hätte mich zu sehr dem Betrieb verpflichtet und mir die Zeit für meine eigentlichen Arbeiten geraubt. Also habe ich, um zu bestehen, für Zeiten Halbtagstätigkeiten angenommen und dazwischen, soweit das Geld reichte, pausiert. Solange ich ausreichend verdiente, habe ich mir Möbel, Bilder und Bücher angeschafft, die ich dann, wenn gar kein Geld mehr da war, wieder verkauft habe. Meine wirtschaftliche Existenz hatte einen Auf- und Abcharakter. Ich bin bisher damit durchgekommen. Es gab natürlich sehr dünne Zeiten, die erforderten besondere ökonomische Maßnahmen. Ich war nicht gewillt, Gelder vom Staat anzunehmen, also auch keine Arbeitslosenunterstützung, für die ich Beiträge entrichtet hatte. Ich wollte ohne Subvention durchkommen. Das war so eine Idee von mir. Wenn meine Finanzausstattung ganz armselig war, disziplinierte ich mich dadurch, dass ich mir für jeden Tag nur ein Minimum an Ausgaben erlaubte. Beispielsweise beim Essen. Und jede einzelne Ausgabe aufnotierte, weil man sich, wenn man nicht genau rechnet, über die Höhe der Ausgaben immer täuscht. Besonders wenn man zum Sparen eigentlich nicht gemacht ist. Alle unnötigen Dinge musste ich mir verbieten. Das war weniger grausam, als man denkt. Eigentlich eine ganz gute Übung in Selbstdisziplin. Im Vergleich mit den wirklichen Hungergeschichten von Literaten kommt es nicht in Betracht. Ich denke zum Beispiel an Giacomo Leopardi, die Bettlergestalt im neapolitanischen Volksgetümmel. Oder an Else Lasker Schüler, die wochenlang mit Obst und Nüssen auskommen musste und von blutigen Beefsteaks träumte. Nach den Kasteiungen ist es schön, wenn plötzlich wieder Geld da ist und ein bisschen verpulvert werden kann. Wenn ich zu 1000 Einschränkungen gezwungen war, dann habe ich nachher eine besondere Lust beim Rausschmeißen von Geld und mache es mit Grandezza. Die meisten Menschen haben ein festes Einkommen, mit dem sie nicht zufrieden sind, dessen regelmäßige Auszahlung ihnen aber ein Maß an Gelassenheit erlaubt. Solange ich einen Nebenjob habe, geht es mir bis zu einem bestimmten Grade auch so. Aber ich muss darüber hinaus, um einen gewissen Standard zu halten, verkaufen, was ich produziere. Das ist für mich schon einmal eine etwas unwürdige Geschichte. Obst und Gemüse oder elektronische Geräte oder auch Dienstleistungen zu verkaufen, ist keine Schmach. Dafür gibt es anerkannte Regeln. Aber Essays und Lieder verkaufen, das kommt mir etwas unanständig vor. Einfach, weil ich solche Dinge zuallererst aus Lust und zu meiner Selbsterlösung schreibe. Ich möchte eigentlich schenken und muss verkaufen und muss dann noch hinter dem Geld her sein. Denn die mit den festen Anstellungen haben oft keine Idee davon, was es für mich als den Vertreiber der eigenen Werke bedeutet, Wochen auf ein Honorar zu warten, welches schon für eine Reihe vorwurfsvoll daliegender Rechnungen eingesetzt ist. Für mich gibt es feste Kosten, aber ungewisse Einnahmen. Ich bin immer am Überlegen, womit ich welches Loch stopfe. Das ist ein Teil meiner schöpferischen Arbeit. Im Übrigen liegt es mir fern, mich zu beklagen. Wer sich auf eine nicht völlig abgesicherte Existenz einlässt, der weiß, was er tut. Die Geldnot der Literaten ist ein Uraltthema. Es erklingt schon im antiken Rom. Ich muss es nicht neu anstimmen. Ich rede über Geld, weil das Geld in irgendeiner fernen Beziehung zur Bewegung der Gedanken steht. Das Geld eröffnet Horizonte, würde die Bank sagen. Aber auch das Nachdenken über Geld eröffnet gewisse Horizonte. Mein Interesse an Geld ist beschränkt. Das klingt nach Selbsttäuschung, beruht aber auf Beobachtung. Ich betrachte das Geld in Bezug auf ganz bestimmte Dinge, die es verschaffen könnte, und nicht als Wert an sich, als Reichtum. Die fixe Idee, reich werden zu müssen, führt leicht zu einem Geldfetischismus. Das Geld steht nicht für andere Werte, sondern ist die Sache selbst. Es geht um Scheine und Münzen, die werden als selbstständige Wesenheiten behandelt. Geld zu streicheln ist schön, sagt der Geldguru Bodo Schäfer. Ich finde das eher unappetitlich. Dostojewski weiß viel über den Geldfetischismus zu berichten. In der wundervollen Szene in seinem Roman Der Idiot, wo die Kurtisane Nastassja Philippowna ein Bündel mit 100.000 Rubeln, das ihr der Unterweltmann Ragoschin gebracht hat, ins Feuer wirft, damit ihr Liebhaber in den Kamin kriecht, um es herauszuholen, ist eigentlich das Geld die Hauptperson. Das ins Feuer werfen ist wie ein Mordversuch. Für den Geldfetischisten liegt aller Glanz auf dem Geld selbst. Es ist der Besitz an sich. Er verbindet ihn nicht mit einem ganz besonderen Gegenwert, sondern mit der Aussicht, eine andere Rolle im Leben zu spielen. Diese Anbetung des Geldes liegt mir fern. Ich bin nicht bereit, mir durch Brüten über den Inhalt des Portemonnaies und den Kontostand den Blick auf die Erddinge trüben zu lassen. Geiz und Geldbesessenheit bedeuten Verarmung, eine Verengung der Perspektive. Ich habe für die von ihr Befallenen eher Mitleid, als dass ich mich entrüste. Was mir zu schaffen macht, ist nicht der Einzelfall des Geldfetischisten, sondern die gesellschaftliche Ausformung der Geldbesessenheit, das Bank- und Börsenwesen mit der Allgegenwart des Abstraktums Geld. Da arbeiten endlose Mengen von Fachleuten, die alles über das Geld wissen und mich als Kleinverdiener auch irgendwie in ihre Kalkulation eingespannt haben. Eigentlich ist fast jeder ein Fachmann. Wenn Berechnung bedeutet, in jeder Lebenslage die eigenen finanziellen Vorteile im Auge zu haben, dann lauert Berechnung überall. Jeder will an jedem verdienen, die finanzielle Kalkulation steuert das Geschehen bis ins Private. Wenn ich nicht untergehen will, muss ich irgendwie mittun bei dem Spiel, denn zur Naturalienwirtschaft kann ich auf eigene Faust nicht zurückkehren. Die Dominanz des Abstraktums Geld über die konkreten Dinge ist für mich eine Anfechtung. In meinen kommunalpolitischen Aktivitäten, die ich mir neben meinen sonstigen Arbeiten erlaube, habe ich es viel mit Investoren zu tun. Die wollen viel Geld verdienen, in Ordnung. Aber für mich ist das eine Frage der Qualität. Es kommt nicht darauf an, ob sie irgendetwas bauen, sondern was sie bauen. Den Banken, die alles finanzieren, ist das vollständig gleichgültig. In den Broschüren zum Investmentfonds wird die Geldanlage schwärmerisch angepriesen, egal wie überflüssig oder wie hässlich der Bau ist. Das ist einer der vielen Fälle, wo das Abstraktum Geld sich direkt in Form umsetzt. Da wird die Welt, und ich meine damit die Welt um mich herum, meine Welt, meine Stadt, nicht bereichert, sondern sie wird verunstaltet. Eine Wertschöpfung im Banksinn entspricht einer Wertminderung bei der Ausstattung des öffentlichen Raums. Mein Instinkt ist, dass die lebendige, organische Form gegen diese Aggressivität des Abstraktums Geld verteidigt werden muss. Ich versuche, wenigstens meine persönliche Sphäre einigermaßen freizuhalten von der Herrschaft der Kalkulation. Das ist nicht immer einfach. Wo ich es mir halbwegs erlauben kann, bin ich bereit, Verluste zu machen. Wenn die Verluste überhand nehmen, bin ich nur noch mit Selbstrettungsaktionen beschäftigt und kann sonst nichts mehr tun. Eine bedürfnislose Existenz in Würde, wie sie noch vor 100 Jahren möglich war, erlaubt unsere Zeit nicht mehr. Die Frage, was tue ich für Geld, reicht beim Schriftsteller bis in die Wortwahl hinein. Er muss sich gegen die Einflüsse des Marktes verteidigen. Dessen Einflüsse sind subtil. Geld in der abstrakten Form wirkt geistig. Ich muss auf der Hut sein, dass ich nicht, um lieber gehört zu werden, etwas anders sage, als ich es eigentlich sagen will. Ich habe nichts gegen privaten Reichtum. Ich sehe ihn gern, wenn er sinnvoll, mit Geschmack und nicht bloß für Unsinn benutzt wird. Reichtum bringt eine Verantwortung mit sich. Wer das nicht erkennt, ist meiner Meinung nach schon nicht mehr berechtigt, über ihn zu verfügen. Ich habe einen guten Freund, der ist Inhaber einer Immobilienfirma, hauptsächlich macht er Hausverwaltungen und er besitzt selbst eine Menge Häuser. Er kommt aus armen Verhältnissen, seine Mutter, die Alleinerziehende war, musste furchtbar kämpfen. Schon als Bub entschied er, dass es in seinem Leben solche Beengungen nicht geben würde. In der Schulzeit fing er an, Geschäftsideen zu entwickeln. Er züchtete Meerschweinchen und verkaufte sie und arbeitete in Reithallen. Dann wurde er Lehrling in einer Wohnungsbaugesellschaft. Und mit 18 erwarb er sein erstes Haus, brachte es mit Freunden in Ordnung und schlug es mit Gewinn los. Er kauft nur Häuser, die ihm gefallen. Er stellt sie mit großer Liebe her. Sein Wissen in Immobilienfragen ist unglaublich. Er hat eine Akademie für Immobilienwirtschaft gegründet und dafür das Bundesverdienstkreuz bekommen. Er ist in stadtpolitischen Fragen mein treuester Mitstreiter. Ohne ihn hätte ich viele Investoren, Schwindel und Manöver der Verwaltung gar nicht durchschaut. Es tut mir weh, dass in der Öffentlichkeit seine Motive oft verkannt werden. Es wird ihm gänzlich zu Unrecht unterstellt, er verfolge seine eigenen Geschäftsinteressen, wenn er sich um Stadtpolitik kümmert. Man nimmt einfach an, wer es mit Immobiliensachen zu Geld gebracht hat, der hat eben nur diesen einen Gedanken, mit Immobilien Geld zu machen. In seinem Fall ein übler Fehlschluss. Er ist, wie ich, der Meinung, dass die Stadt nicht verhunzt werden darf, nur weil Projektemacher an ihr verdienen wollen. Er liebt die schönen, die gut gemachten Dinge. Seine politische Taktik ist eine andere als die meine. Während ich öffentliche Erklärungen abgebe und Reden halte, lädt er zum Essen ein. Er speist mit allen wichtigen Leuten und sucht sie von seinen Ansichten zu überzeugen. Wer der Meinung wäre, er solle durch ein gutes Essen bestochen werden, kann ja die Einladung ausschlagen. Er ist ein zauberhafter Gastgeber. Er umsorgt seine Gäste, sucht ihnen jeden Wunsch zu erfüllen oder bringt sie sogar dazu, ganz neue Wünsche zu haben. Die Geldausgabe ist ihm vollständig gleichgültig. Am Tisch mit ihm verliert das Leben all seine Schwere, wird zum liebenswürdigen Spiel. Ich lasse mich gern von ihm in dieser Weise verwöhnen. Wenn ich eingeladen bin, brauche ich nicht zu überschlagen, was ich mir leisten kann, wofür mein Geld reichen würde. Er erspart mir solche Gewissensfragen. Wir sind ganz gleichberechtigt. Ich habe wenig Geld und er hat viel Geld. Und wenn wir zusammen sind, habe ich eben mit ihm viel Geld. Natürlich zwinge ich ihn manchmal, sich von mir einladen zu lassen. Er macht das ungern, nur so aus Solidarität. Ein seltsames Gespann, der Immobilienfachmann und der Literat. Aber funktionstüchtig. Gelddilettanten wie ich, denen die Fähigkeit abgeht, gute Geschäfte zu machen, sind natürlich nicht immer glücklich mit ihrer Unfähigkeit. Für mein persönliches Auskommen reicht meine Wirtschaftsweise aus, aber für meine Arbeit brauchte ich oft Extrakapital. Ich veranstalte Lesungen mit meinen Büchern und Konzerte mit meiner Musik. Ich muss Noten schreiben lassen, den Künstlern Honorare zahlen, Säle mieten, alles eher aufwendig. Da können schon einmal Gedanken an den Glücksfall einer außerplanmäßigen Einnahme aufkommen. Für solche Sehnsüchte gibt es das Glücksspiel. Meine Stadt besitzt eine Spielbank, die habe ich aber noch nie betreten. Ich kenne die Szenen nur aus der Literatur und auch da waren sie mir immer greulich. Sich mit in den Kreis gieriger Menschen begeben und womöglich selbst darin gierig werden, nimmermehr. Etwas anderes ist es mit dem Lotto. Das fand ich zwar immer unwürdig und spießig, aber bei näherer Betrachtung habe ich erkannt, was für ein wunderbares Glücksinstitut das ist. Auch der schon genannte Leopardi hat es einst in Neapel damit versucht. Beim Lotto muss man nicht mit den anderen Spielern zusammen sein, aber es ist ebenso gerecht wie andere Glücksspiele. Jeder, wer immer er ist, hat die gleiche Chance. Bis die Lottozahlen gezogen werden, kann jeder sich noch einbilden, er wäre es. Und das Geld, das er gleich gewinnen wird, im Geist ausgeben. Das sind glückliche Augenblicke und ganz in meinem Sinn. Geld ist nicht für sich selbst da, sondern für gute Sachen. Und die Gier behindert nicht die Fantasie. Es kommt nur alles darauf an, dass nicht gemogelt wird, wie es vor kurzem in Italien geschehen ist, wo die Kinderchen, die die Kugeln herausfischten, bestochen und mit präparierten Augenbinden versehen waren. So etwas wäre fatal. An das Lotto muss man glauben, dann kann es die Lebensmühen erleichtern. Nachdem ich mich überzeugt hatte, dass das Lotto eine gute Sache ist, habe ich es auch ein paar Mal ausprobiert, ohne bedeutsamen Erfolg natürlich. Nichts zu gewinnen ist auch bei weitem nicht so schlimm, als wenn man mehrere Millionen gewinne. Mein Renommee als Schriftsteller, der sich so durchkämpft, wäre zerstört. Ich könnte mir das auf keinen Fall leisten. Man wüsste auch nicht, ob man einen so radikalen Schnitt in sein Lebensgefüge verkraften würde. Eine andere Möglichkeit, ohne großen Aufwand zu Geld zu kommen, wäre zu erben. Mein Eindruck ist, dass man auch dafür nicht nur Fortune, sondern ein besonderes Talent braucht. Ich höre sehr gern Geschichten über das Erben. Sie sind fast nie ohne grotesken Einschlag, immer enthüllen sich dabei die Charaktere. Ich kenne keinen Fall einer ganz glücklichen Beerbung. Abgesehen davon, dass jemand gestorben sein muss, damit man erbt, ist ein Nachteil des Erbens, dass es fast immer zu Streitigkeiten kommt. Insofern sind Testamente meist Kriegserklärungen. Ich habe im Leben zweimal geerbt, aber es waren keine Umwälzungen. Einmal vermachte mir ein Freund, den ich lieber noch am Leben wüsste, einen Sessel und ein Foto von sich, wie er auf dem Sessel sitzt. Ich habe die Dinge treu bewahrt. Als Wirtschaftsfaktor kommen sie nicht in Frage. Das andere Mal war nach dem Tod meiner Mutter. Das war eine sehr anstrengende Erbschaft, weil ich den Haushalt auflösen musste. Die Dinge mussten gerecht verteilt werden. Es gab Erbberechtigte bis nach Südamerika. Monatelange Verhandlungen mit dem Beistand eines Rechtsanwalts. Mir blieben Möbel und eine Summe Geldes. Die Möbel wurden mir aus dem Keller gestohlen, bevor ich sie aufstellen konnte. Das Geld hat mir durch eine schwierige Phase geholfen. Alles in allem würde ich ungern noch einmal eine Erbschaft antreten. Lieber weiter wursteln. Die Geldfrage ist verwirrend. Ich brauche Geld, will aber nicht meinerseits vom Geld in Besitz genommen werden. Vor allem ist meine Auffassung, dass man dem ähnlich wird, worauf man konzentriert ist. Wer in Gedanken mit der Anhäufung von Geldern befasst ist, wird zum Geldhengst. Ich habe mich an das Unregelmäßige des Geldeingangs gewöhnt. Ich finde, dass das dem Wetterwendischen der Existenz entspricht. In unserer Gesellschaft gibt es aber den Anspruch auf Vermehrung des Wohlstands. Wenn man in wirtschaftlich schwierigen Zeiten gezwungen ist, zurückzustecken, dann gilt das als unnatürlicher Zustand, der schnell überwunden werden muss. Ist das eine realistische Einschätzung menschlicher Möglichkeiten in einer begrenzten Welt? Ich sehe das Geld im Hinblick auf die Gegenwerte, die es vertritt. Sind die unendlich vermehrbar, ohne der Welt Schaden zuzufügen? Dass ein Einkommen sich vermindert, anstatt sich zu vermehren, wird als böse Wendung des Schicksals oder schlimmer Einfluss der Politik aufgefasst. Einschränkungen, Verzicht, alles entsetzlich. Man beraubt sich aber einer interessanten Erfahrung, wenn man sich weigert, wenigstens vorübergehend mit wenig zu wirtschaften. Eine gewisse geldliche Beengtheit schärft die Sinne. Man muss nach Genüssen Ausschau halten, die keinen Geldaufwand verlangen. Nun wird man sagen, aber Geld bedeutet 1000 Annehmlichkeiten. Mit Geld kann man besser seine Gesundheit schützen. Mit Geld kann man sich die großen Reiseerlebnisse kaufen. Mit Geld kann man sich respektvolle Behandlung und vielleicht sogar ein bisschen Stille im Gelärm verschaffen. Die Verführungskraft des Geldes ist eigentlich unwiderstehlich. Ich sehe das ein. Dass jemand an Geld kommen will, erwartet man von ihm, man verlangt es geradezu von ihm. Ich mache die seltsame Erfahrung, dass es als unmoralisch gilt, als Übertretung einer unausgesprochenen gesellschaftlichen Übereinkunft, nicht unbedingt Geld zu wollen. Wer etwas tut und kein Geld dafür will, macht sich verdächtig. Hinter so einem Verhalten müssen unlautere Motive stecken. Einmal im Leben habe ich, und zwar mit großen Skrupeln, bei dem Kulturfonds einer Bank den Antrag auf finanzielle Unterstützung einer Veranstaltung von mir gestellt. Das war überhaupt kein Problem. Alle fanden diesen Wunsch nur zu begreiflich. Der Oberbürgermeister, der im Auswahlgremium saß, unterstützte mich. Das Ganze lief reibungslos. Wenn ich mich aber im öffentlichen Leben für etwas einsetze, was mir überhaupt keinen persönlichen Vorteil bringt, für die Erhaltung eines historischen Gebäudes oder für sauberere Bedingungen bei Wettbewerben, wenn ich eine Bürgerversammlung organisiere oder eine Umfrage mache, alles strikt ehrenamtlich, dann fallen sie über mich her. Dann bin ich der Spielverderber in einem Spiel, bei welchem irgendwie alle auf ihre Kosten kommen wollen. Dann geben die Bankleute böse Erklärungen ab, der Oberbürgermeister redet von Miesmacherei, die Zeitungen von Profilsucht, die Parteileute von Selbstgerechtigkeit. Es stört Sie nicht nur, dass ich eine andere Meinung habe als Sie. Sie haben ja auch untereinander verschiedene Meinungen. Es ist eine Stilfrage. Alle, die da moralisieren, nehmen Steuermittel in Anspruch, wenn sie sich öffentlich betätigen. Das ist üblich. Das hat jeder zu tun. Sie würden sich mit meinen Interventionen abfinden können, wenn ich es auch so machte. Dann wären wir irgendwie von einer Fraktion. Das ist ein Urerlebnis von mir. Da, wo ich von meinen persönlichen Interessen am meisten absehe, da werde ich am meisten getadelt. Kein Honorar zu wollen, ist gegen die Regel, irgendwie unsauber. Ich bin wirklich nicht grundsätzlich dagegen, bezahlt zu werden. Aber ab und zu muss es doch auch in der ausgefeiltesten Geldwirtschaft möglich sein, etwas ohne Gegenleistung zu tun. Diesen Luxus will ich mir einfach gelegentlich erlauben. Geld. Gedanken von einem, der nicht viel davon hat. Das war in SWR 2 Eckpunkt, eine Sendung von Michael von Poser.